Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren, mich durchs Leben gekämpft, gespart und meistens verloren. Für meinen Sohn will ich das Beste dann, dass er sich in Deutschland frei entwickeln kann. Doch langsam hab ich ein Problem, das fängt an, wenn ich den anderen seh. Ich arbeite mir den Arsch hier blau für seine 7 Girl und seine olle Frau. Sozialstaat nur für unsereins nicht. Sie verdient zu viel, schreit er mir vom Amt ins Gesicht. Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und der andere trinkt in der Kneipe sein Bier und der sich eins ins Fäuste lacht. Denn er weiß ganz genau, wie man es macht. Man schafft sich 7 Kinder an, die unser eins dann durchfüttern kann. Fahr ich woanders hin und schreie laut, helft mir, dann knallt man mir ins Kreuz die Tür und lacht mich später dann noch aus. Und falls ich Gelder will, schmeißt man mich raus. Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren, mich durchs Leben gekämpft, gespart und meistens verloren. Für meinen Sohn will ich das Beste dann, dass er sich in Deutschland frei entwickeln kann. Die Kinder von ihm in die Schule gehen und als völlig lieb vor der Klasse stehen. 2 Tage später wird mein Kind dann aufs Klo gelockt und dann von seinen hart abgezockt. Denn seine Kinder haben's früh gelernt, dass sich unser eins gar nicht wehrt. Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren und ich schlage jetzt Krach, dann habt ihr verloren. Legt euch nicht mit einer guten Mutter an, den Streit gewinnt ihr nicht, ich zeig's dir, Mann. Lasst unsere Mütter auferstehen, dann wird der letzte Blöde es auch noch verstehen, dass wir Mütter sind eine Macht. Wenn wir mal mit euch streiten, dann keiner hier lacht. Oh, ich hasse eure Lügen, eure doppelte Moral. Wenn ihr Frauen unterdrückt, Kinder verkauft, und das ist wahr, dass in vielen Schulen euer Glaube schon gelehrt. Wo bleibt unsere Kultur? Haben wir alle schon verlernt. Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren und eigentlich schon bei der Geburt verloren. Ich muss etwas ändern, jetzt ist es mir klar. Das ist meine Bestimmung und dafür bin ich da. Meinen Sohn will ich lehren, was das Vaterland heißt, was unsere Ahnen dafür gaben zum höchsten Preis. Wir ließen ihr Leben für die gute alte Zeit, also haltet zusammen für alle Zeit. Ich hab für Deutschland einen Sohn geboren, mich das Leben gekämpft, gespart und meistens verloren. Für meinen Sohn will ich das Beste dann, dass er sich in Deutschland einfach frei entwickelt.